Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Am Mikrofon Ortrun Gutke. Alô, alô, Rádio Mama Terra, aqui é Flávio Nascimento, diretamente de Hamburgo, da Rádio TID 96,0, um programa em português e alemão. Boa noite, aqui é Elizabeth Reuter, junto com Flávio Ortrum, estamos tentando fazer uma boa session para vocês todos. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Herzlich willkommen bei einer neuen Live-Ausgabe von Radio Mama Terra, einem Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Die Moderatoren haben sich ja bereits schon vorgestellt, Elisabeth Catapan und Flavio Nascimento. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und wir steigen gleich ein in die Runde, die wir heute ansprechen wollen. Und ich beginne mit Elisabeth. Ja, hallo, boa noite. E vim aqui hoje para falar com vocês também sobre as atividades ligadas ao nosso Conselho de Cidadãos Brasileiros de Hamburgo. O Conselho de Cidadãos Brasileiros de Hamburgo existe já há muito tempo, você já deve conhecê-lo. Nós estamos aqui representados por Flávio e por mim e queremos, sobretudo, também lembrar a todos os interessados e não interessados que vai haver uma reunião aberta durante o próximo consulado itinerante. Agora, Ortrum vai dizer o que é um consulado itinerante em alemão. Das Konsulat Itinerante ist eine Einrichtung, die von Radio Mama Terra von Markus Romau initiiert wurde. Das liegt das bedeutet, dass seit vielen Jahren gibt es keine Botschaft hier in Hamburg, keine brasilianische Botschaft. Und es war ausgesprochen schwierig und zeitaufwendig und auch finanziell sehr aufwendig, dass alle Hamburger bzw. in Schleswig-Holstein und Niedersachsen lebenden Brasilianer für eine Verlängerung des Passes oder eine Geburtsurkunde, eine Sterbeurkunde oder ja, alles das, was wir hier sozusagen ganz einfach im Ortsamt machen, das war sehr, sehr aufwendig, jedes Mal nach Berlin zu gehen. Und Markus Romau hat das sozusagen initiiert, dass das brasilianische die brasilianische Botschaft von Berlin regelmäßig alle 3 Monate hier nach Hamburg kommt. Und das ist das sogenannte Consulado Itinerante. Isso mesmo, então nós temos aí mais uma vez esse mês, né? Vamos ter o consulado itinerante no dia 24 de novembro, lá na Escola Rudolfo Rossi, como sempre, onde o consulado de Berlim vem em Hamburgo prestar os seus serviços à população, à comunidade brasileira. Então quem tem aí passe para ser renovado, resolver problemas com documentos, questão burocrática, é só se dirigir lá na Escola Rudolfo Rossi, Qual o horário mesmo? É, a primeira, as senhas vão ser dadas a partir das 8h30 da manhã e a partir das 12h30 não serão dadas mais senhas, porque nós queremos encerrar o período de atendimento ao público já a 1h da tarde. Então aí a comunidade brasileira, né, quem quer resolver seus problemas burocráticos, tirar seus documentos, atualizar tudo, não esqueçam de chegar cedo para pegar a senha e para ser atendido até 1h da tarde. Uma coisa importante que eu gostaria aqui de lembrar de novo é que da última vez que o consulado itinerante veio, não foi possível tratar todos os documentos ligados ao título eleitoral. Desta vez será diferente, vai vir um funcionário especial para tratar das questões de títulos eleitorais. Todas as pessoas que querem resolver alguma questão relativa a títulos eleitorais, por favor, apresente-se na recepção e receberão então uma senha para tratar diretamente com o funcionário que será dedicado a esse serviço. Ja, das war jetzt eine lange Zeit mit portugiesischer Sprache. Es ist, ich möchte das auch gar nicht so großartig übersetzen. Das ist wirklich eine formale und informative Sache für alle hier in Hamburg und Niedersachsen und Schleswig-Holstein lebenden Brasilianern. Also Elisabeth, du wolltest noch was sagen? Ich wollte nur kurz ergänzen, was die Deutsche nicht wissen und viele Deutsche, die liiert oder verheiratet sind mit Brasilianern, verstehen diese Problematik nicht. Es ist ja so, dass in Brasilien gibt es eine Wahlpflicht. Und wer nicht will, muss sich rechtfertigen. Und wenn man das nicht tut, kriegt man Schwierigkeiten, Papiere zu bekommen. Deswegen appellieren wir vom Conselho und vom Konsulat, dass die Leute rechtzeitig sich bemühen, ihre Papiere, vor allem ihr sogenannter Wahlbrief, Título Eleitoral, ständig aktualisiert. Es ist etwas, das die Deutschen nicht kennen. Nein, es gibt, man kann dabei sein bei der Wahl, man kann es auch sein lassen. Aber in Brasilien ist es wirklich eindeutig definiert, man muss wählen, sonst wird es, gibt es wirklich einige Problematiken, mit denen man dann zu tun hat. Ja, ihr hattet jetzt noch das Consulado Itinerante findet statt in der Rudolf-Ross-Gesamtschule und zwar am 24. diesen Monats, also 24. November von 8 Uhr. Ja, schon 8 Uhr. Bis? Ja, sim, até 1h da tarde. Bis 13 Uhr. Isso. Tem uma senha, 18 horas é distribuída uma senha. Ah, okay, uma senha, das heißt, man kann eine Nummer ziehen, eine Wartenummer, das ist genau wie hier so bei den Ortsämtern hier in Hamburg, ganz genau, sie werden registriert, die Nummern werden verteilt und dann wird, je nachdem, was man möchte, wird man in den einen Raum, in den anderen Raum oder in einen noch anderen Raum gebeten. Ja, Musik haben wir heute ausgesucht. Da mache ich jetzt mal einen Vorschlag. Und zwar von Eduardo Macedo. Und ich möchte noch einmal seine neue CD Infinita vorstellen. Es ist nämlich eine CD, deren Produktion er komplett allein gemacht hat. Er hat die Texte geschrieben, die Musik geschrieben, er hat sie publiziert, er hat die Fotos gemacht, das Booklet hat er auch gemacht, alles komplett in eigener Regie. Und Flavio, wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, Eduardo war hier live im Studio und wir haben ihn wirklich mehr als gelobt. Wir waren sehr fasziniert, wir beide, und fast sprachlos über diese wunderschöne, dieses Outbooklet von seiner neuen CD. Und ich spiele jetzt einmal ein Stück ein, und zwar so wie die CD heißt, nämlich Infinita. Este amor leva também o calor das lembranças tão vivas que bom te conhecer e saber-te tão linda. Que bom é te rever do outro lado da vida. Vida. Vem, conta como é que é lá e o que vai nos esperar e onde vamos te encontrar. Que bom reconhecer-te em tua forma divina e contigo voar pelo ar. És agora infinita. Este amor leva também o calor das lembranças tão vivas. Que bom te conhecer e saber-te tão linda. Que bom é te rever do outro lado da vida. Vida. Vem, conta como é que é lá e o que vai nos esperar e onde vamos te encontrar. Que bom reconhecer-te em tua forma divina e contigo voar pelo ar. És agora infinita, infinita. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Am Mikrofon Otron Gutke. Aqui é a Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio TID 96,0, Flávio Nascimento. Und heute ist noch eine dritte Moderatorin dabei und das ist Elisabeth Katapan. Sie Reuter. Sie ist spezialisiert auf das Thema, was wir heute besprechen, Consulado Itinerante und Conselho. Und ich möchte gerne, Elisabeth, von dir wissen, was bedeutet die Funktion, was ist ein Conselho und die Funktion eines Conselhos? Gerne. Wir werden es so machen, dass ich erzähle kurz auf Deutsch und Flávio erzählt nachher auf Portugiesisch. Dann haben wir beide so etwas über unsere Aktivität in der Conselho. Das bedeutet schlicht und einfach, das ist ein Rat der Brasilianer in Hamburg. Es gibt einen Rat in Berlin, es gibt einen Rat in Köln, es gibt einen Rat in München, es gibt einen Rat in viele Großstädte. Hier in Hamburg sind wir zuständig für Hamburg, Schleswig-Holstein und ein paar Großstädte in unserer Nähe, wie Norderstedt. Und wir sind freiwillige Leute, die arbeiten zusammen mit der brasilianischen Botschaft. Und unsere Aufgabe ist, eine Art Brücke zu stellen zwischen die brasilianische Gemeinde unter sich selbst und die brasilianische Gemeinde gegenüber Behörde in Deutschland oder die brasilianische Botschaft. Unsere Haupttätigkeit geht es in den Sinn, die Brasilianer zu vereinigen und deren Schwierigkeit bei der Anpassung der deutschen Gesellschaft zu lindern. Então, o Conselho é uma organização oficial, né, do governo brasileiro, através da Embaixada de Berlim. E nós temos o nosso Conselho em Hamburgo, há conselhos também em Berlim e outras cidades da Alemanha. Né? E a nossa função principal é justamente juntar a comunidade, apoiar a comunidade, né, fazer uma ponte entre a embaixada e a comunidade brasileira. Então, nós temos esse trabalho, é um trabalho voluntário de um grupo de brasileiros que se reúne, né, para tentar executar principalmente essa como eu falei, essa ponte, né, essa comunicação entre a embaixada e a comunidade brasileira, que não é só, nós trabalhamos não só com Hamburgo, mas com outros estados próximos e outras cidades próximas, né, para atender essa comunidade. Elisabeth, eine Frage, wie sammelt sich dieser Conselho? Gibt es da, kann da jeder reinkommen? Jeder Brasilianer, der hier extern, also im, also als ja, also sozusagen extern lebt, würde ich mal sagen. Wie der Name schon heißt, wir sind Rat der Brasilianer. Also insofern alle Brasilianer selbstverständlich sind im Prinzip Mitglieder der Conselho per se, per Definition, da er Brasilianer ist. Aber es gibt einen Unterschied zwischen die sozusagen per Definition und die dann sozusagen Mitglied in Arbeitsgruppe oder direkt in den Nukleus, also in den Kern der Conselho. In den Kern der Conselho sind wir inzwischen 10 Leute und wir versuchen verschiedene Bereiche der allgemeinen Lebens der Brasilianer zu decken. Im Prinzip wollen wir gerne haben, dass jeder der Tausende von Brasilianern, die in Hamburg und Umgebung arbeiten, zu uns kämen und mit uns arbeiten. Wir hätten Arbeit für viele. Nur es ist sehr schwierig, sie zu erreichen. Flavio und ich, wir bemühen uns mit verschiedenen Kommunikationsmitteln, unsere große brasilianische Gemeinde zu erreichen. Wie gesagt, der Rat der Brasilianer ist eine Zusammensetzung von vielen Brasilianern, die versuchen, sich gegenseitig zu helfen. Agora a tradução do Flávio. Quer dizer, não vou fazer nenhuma tradução, vou falar também mais ou menos em português, porque a função principal, né, do conselho é justamente aglutinar a comunidade brasileira, né, juntar a comunidade brasileira, fazer com que a comunidade brasileira se reúna para tentar resolver seus problemas, pode ser particulares, do grupo e tudo mais. E, lógico, o conselho, como é uma representação de brasileiros na cidade de Hamburgo, no estado de Hamburgo, lógico, qualquer brasileiro, todos os brasileiros podem participar, podem ser membros do conselho de forma direta, como a Elizabeth falou, mais ou menos são 10 membros, né, que se reúnem, que tentam organizar, fazer coisas para atender a comunidade, ou também podem participar de uma maneira indireta do conselho. Ah, ja. Und gibt es regelmäßige Treffen oder läuft das alles über E-Mail, Anschreiben? Wie bekommen die Brasilianer, wie werden die eingeladen? Gibt es da ein bestimmtes Verfahren? Gibt es, ja. Wir treffen uns 4-mal pro Jahr, ne? Elisabeth? Ja, a gente se encontra 4 vezes por ano. Quer dizer, a gente se encontra muito mais vezes por ano. Sim, es gibt auch, aber offiziell sind vier Termine, vier Treffen. Wichtig ist zu sagen, dass eigentlich, weil das eine offizielle Organisation ist, das Treffen wird im Prinzip von dem Präsident der Conselho, das ist immer jemand Offizielles aus Berlin. Und sie verpflichten sich, also die Leute aus Berlin, also verpflichten sie 4-mal im Jahr nach Hamburg zu kommen. Unser Bestreben, also dieser kleine Kern der Conselho, unser Bestreben ist, uns noch mehr und mehr zu treffen. Wir haben verschiedene Neuigkeiten, wir haben verschiedenes nachgedacht, was wir machen können. Wir haben verschiedene Pläne und wir brauchen Leute und wir würden gern wissen, wie wir die Leute mehr erreichen können. Rádio Mamaterra ist zum Beispiel ein Medium, die uns dabei hilft. Ja, es war auch oft so, dass wir uns, also ihr euch bei Radio Mamaterra im kleinen Kommunikationszentrum getroffen haben, in der breiten Straße. É importante dizer, falar isso também em português, o que a Elizabeth acabou de colocar, essa questão da importância da participação. Nós precisamos de mais pessoas engajadas que queiram participar, que queiram trabalhar junto com a gente, porque há propostas, há projetos, né? E quanto mais pessoas engajadas, nós vamos, juntos conseguimos muitas coisas, né? E essa é uma função, uma das funções do conselho. Ja, hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Am Mikrofon Ortrun Gutke.

der Consulat Itinerante. Wir schätzen, dass so gegen 13 Uhr könnten wir starten. Da erhoffen wir sehr, dass viele Brasilianer teilnehmen. Und wir haben zur Verfügung gestellt auf unserer Facebook-Page die neueste Cartilha para Brasileiros em Hamburgo. Das ist so ein Handbuch für Brasilianer in Hamburg. Da wird also vorgestellt, wie viele Brasilianer hier bestimmte Dienste machen, wie viele so und so, Ärzte, Schulen und so weiter und so fort. Zusätzlich wollte ich noch sagen, ganz kurz, dass ich bei dem Besuch von verschiedenen Seminaren hier in Hamburg im Namen der Conselho habe ich die Freude und die Ehre, Jacqueline Hagelstein kennenzulernen. Sie ist die Leiterin der lateinamerikanischen Gruppe der Comunidade Latinoamericana. Und sie ist so freundlich, wie sie ist, und sie ist aus Ecuador. Sie lädt alle Lateinamerikaner zu einem Weihnachtsfeiern am 8. Dezember in Billstedt, U-Bahn Nummer 2. Am Samstag, 18. Dezember, das 12-19 Uhr, von 12 bis 19 Uhr. Noch zusätzlich zu Informationen wollte ich nur Bescheid sagen, dass wir vom Conselho haben uns angemeldet zu dem Migrantenforum der Bundesministerium für Integration. Und ich hoffe sehr, dass dadurch werden wir verschiedene andere Migrationsorganisationen kennenlernen, weil nur gemeinsam sind wir stark. Unidos é que se faz a força. É isso mesmo. Então, temos boas novidades aí do Conselho, através do Conselho. E a primeira é que nós vamos ter uma assembleia aberta, direcionada, dirigida para toda a comunidade, onde a comunidade também poderá participar. E será depois do consulado itinerante, no sábado, no dia 24, lá na escola Rodolfo Rossi, como todos sabem. Então, depois do consulado itinerante, nós vamos ter essa reunião, essa assembleia, né, com a participação dos funcionários da embaixada e a comunidade brasileira. E a segunda informação sobre o conselho é que a nossa colega aqui, Elizabeth, participou de um evento, né, que tem a ver com a comunidade, não só com a comunidade brasileira, mas com todas as comunidades internacionais de Hamburgo. E que, sobretudo, queria dizer que a pessoa que é nossa representante no Beirat da Integração, quer dizer, o Conselho de Integração, é uma equatoriana muito simpática chamada Jacqueline Hagelstein, que nos convida todos nós, latino-americanos, para participarem da sua festa de Natal. Onde é que é mesmo? Onde é que vai ser a festa de Natal? A festa de Natal vai ser na Türkische Gemeinde, em Hamburg. É na estação de metrô U2, estação chamada Billstedt. Então, no dia 8 de dezembro, das 12 às 19 horas. Então, na sede da Associação Turca. A comunidade turca. Então, mais um convite aí para nós latinos para participarmos deste evento, que é importante para a nossa integração. Né? Mais uma informação é que vai haver no ano que vem uma iniciativa chamada Fórum de Integração, e eu já tomei a iniciativa de dar o nome do conselho como um dos representantes dos brasileiros para participar desse fórum. É muito importante. Que é muito importante porque é um fórum oficial da República Federal Alemã. É importante, né? mais uma participação da comunidade brasileira, que é justamente isso que nós precisamos, né? Como você bem disse, unidos, né? E temos a força para realizar todos esses projetos, essas propostas que são importantes para todos nós. Also das sind ja wirklich erstklassige Informationen, und die ich gerade von euch gehört habe, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich ein wenig breiter zu fächern, die Fühler auszustrecken, die Informationen zu bekommen. Damit wird es auch einfacher, unter Umständen miteinander zu arbeiten, weil das Interesse besteht, das wissen wir alle, auch wenn das oft von Seiten der Migranten, ja, das weiß ich wohl hundertprozentig, dass das so ist. Und sich dann zu formieren und sich gegenseitig zu unterstützen, aufzumuntern und sich gegenseitig eventuell auch Lösungen zu finden, für einfach so ein Fachgespräch zu führen, das finde ich wirklich richtig toll. Lógico. Quanto mais informação e mais união, conseguimos mais coisas. Não é isso, Elizabeth? É isso mesmo. Ja, dann machen wir nochmal, möchte ich gerne nochmal eine Musik einspielen, ebenfalls von Eduardo Macedo. Und da möchte ich einspielen, Livra para Amar. É tão bom, meu amor. E eu sei, entendo que é quase um pecado querer-te assim só pra mim. Esconder-te do mundo essa luz que ilumina o longo caminho que ao amor nos conduz. Não se pode conter os pequenos apegos e medos. Tu seria assim, na sombra morrer. Não quero mais esse medo maluco que mata o amor. Quero voar lado a lado contigo, ganhar o ar, pois o voo é livre assim como você e eu, livre para amar, livre para ser, livre para não mais sofrer. Você e eu, livre para amar, livre para ser, livre para não mais sofrer. Se amado é tão bom, meu amor. E eu sei, entendo que é quase um pecado querer-te assim, só pra mim. Esconder-te do mundo essa luz que ilumina o longo caminho que ao amor nos conduz. Não se pode conter os pequenos apegos e medos do ser, e assim na sombra morrer. Não quero mais esse medo maluco que mata o amor. Quero voar lado a lado contigo, ganhar o ar, pois o voo é livre assim como você e eu, livre para amar, livre para ser, livre para não mais sofrer. Você e eu, livre para amar, livre para ser, livre para não mais sofrer, livre para amar, livre para ser, livre para não mais sofrer, livre para amar. Livre para Opera Amar von Eduardo Macedo von seiner CD Infinita. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Elisabeth, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für diese wunderbaren Informationen in Deutsch und Portugiesisch, natürlich auch bei Flavio. Und ich glaube, du möchtest jetzt, hast noch einen Termin, eilig, eilig, und möchtest dich verabschieden. Eu queria agradecer de ter podido participar desse programa. Ich wollte mich bedanken, dass ich in diesem Programm teilnehmen durfte. Und mich entschuldige, dass ich nicht bis zum Schluss bleibe, aber ich habe einen ganz wichtigen Termin. Mhm. Ich muss unbedingt unser Cartilha-Handbuch noch in unserer Facebook-Page einlegen. Então, lá, ok. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, Elisabeth. Até a próxima. Então, essa foi a participação da Elisabeth no programa, que falou sobre o Conselho e o Consulado Itinerante. Ja, Flavio. Então, continuamos, né, Ortro? Ja, jetzt mache ich jetzt mal den fliegenden Wechsel mit der Technik. Was haben wir denn jetzt noch auf unserer Liste? Ah, eu trouxe o CD aí do... do Tio Brunner. Tio Brunner? Ja, que ele produziu no Rio de Janeiro, um CD muito bom. E eu gostaria que você colocasse a música número 2. Ja, das wollen wir gucken, ob wir das jetzt schaffen. Das sind zwei CDs. O que será? Isso. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir das hier reinkriegen. Das war wirklich ein absolut fliegender Wechsel. Ja, warum hast du eigentlich gerade sich heute für diese CD entschieden? Porque eu gosto do CD. Está muito bonito, bem produzido, bem trabalhado. E essa música com a Vanessa da Mata, que é uma regravação da música do Chico Buarque, O Que Será, ficou muito bonita. Also, das ist, du magst die Musik, logisch, was für eine Frage. Du würdest keine Musik mitbringen. Aber das CD ist auch gut. Die Produktion, was er gemacht hat. Und das wurde alle in Rio de Janeiro aufgenommen. Also, Till Brönner ist Deutscher und Deutscher, hat sie in Rio de Janeiro aufgenommen. Und was für Stücke sind das? Nummer 2. Ja, und die Stücke, die drauf sind, das sind alles brasilianische Stücke. Musik, okay. Ja, brasilianische Musik. Okay, hören wir rein. In O Que Será. Os destinos irão se encontrar. nossos avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e o mesmo Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem Aqui é a Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tise 96,0, diretamente de Hamburgo para o mundo. Aqui é a Rádio Mama Terra, um Kulturmagazin em Deutsch und Portugiesisch, Titel 96,0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Das Stück, was wir gerade eingespielt haben, hieß O que será von Till Brönner. É produzido pelo Till Brönner, mas a música é de Chico Buarque. Okay, die CD ist von produziert von Till Brönner, aber die Musik, die wir eben gehört haben, war von Chico Buarque. Isso. E a propósito, Chico Buarque, nós vamos estar aqui lançando, nós estamos sorteando uma entrada, duas entradas, né, outro? Ja, wir genau. Para o Fogo do Samba, no Fabrique, no dia 30 de novembro. Então, quem quiser ganhar duas entradas para esse show, Fogo do Samba, é só ligar agora aqui para a gente no 325-9903-96. Nós vamos sortear duas entradas para esse show. Ja, und jetzt kommt natürlich Tipp und Termin. Und wir geben den Tipp jetzt raus. Am 30. November wird in der Fabrik die Gruppe Fogo do Samba spielen. Die Leitung hat Detlef von Böttcher und dabei sein wird auch die Sängerin Miriam da Silva. Und wir verlosen zwei Karten. Ihr könnt jetzt ab sofort gerne anrufen. Und ich gebe die Telefonnummer durch. Das ist 325-99-03-92. Ein Anruf, eine Karte, bitte. 040 in Hamburg. Ja, 040 in Hamburg. Also ein Anruf, eine Karte. Okay? Então liguem aí, pessoal, quem quiser ganhar uma entrada para esse show Fogo do Samba no dia 30 de novembro, é só ligar para o 325-9903-96. E nós estamos ainda aqui com uma... vamos falar novamente sobre o consulado itinerante, que nós esquecemos de dizer o endereço, né, da rua da escola Rudolfo Rossi, que é na Neue Stederstrasse 14, né? Então, novamente, o consulado itinerante no dia 24 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, na escola Rudolfo Rossi, Neue Stederstrasse, número 14. Ja, nochmal zu dem Treffen hier, zu dem Konsulatstreffen hier in Hamburg. Das findet statt in der Rudolf Ross Gesamtschule, das ist die Schule am Hafen. Und das findet statt, Neustädter, die Adresse ist Neustädter Straße 14, Eingang Polstraße. Ja, und jetzt haben wir unser Angebot gestartet, wer Lust hat, den Eintritt zu gewinnen, für das Konzert Fogo do Samba am 30. November. Möchten wir doch gerne nochmal ein Stück einspielen von der Gruppe Fogo do Samba. Und an dieser Stelle möchte ich dem Leiter von Fogo do Samba ganz herzlich grüßen. Eigentlich wollte er heute hier ins Studio kommen, leider liegt er aber mit einer schweren Grippe im Bett. Eu gostaria também de mandar grande abraço, Gruß aos três ouvintes, que é o senhor Zanda e a senhora Zanda, e o filho deles, o Andreas Zander, que estão nos ouvindo. Um abraço a vocês aí. Ja, und das war schon mal eine brasilianische, wie heißt das denn? Gruß über den Äther. So, und jetzt spielen wir mal ein Fogo do Samba. Ja, das war so eine kleine Inspiration von Fogo do Samba, die am 30. November hier in der Fabrik in Hamburg in Altona spielen wird. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. É, isso foi um pouco do que nós vamos ter lá no dia 30 de novembro na Fabrique com o grupo Fogo do Samba. E ainda tá, ainda tempo para ganhar uma entrada aí, pessoal. Vamos ligar para ganhar. Ja, das ist 3259903 96. Ihr habt die Chance. Ruft an. Para curtir esse Fogo do Samba lá no Fabrique no dia 30 de novembro. Ja, Flavio, du bist gerade hier, hast auf dem Desktop Facebook aufgeschlagen und wir haben Romau entdeckt. Er ist nämlich gerade online. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich Markus Romau, den brasilianischen Moderator, ganz herzlich grüßen. Er ist zurzeit in Brasilien und ist dabei, die Brücke zu bauen nach Brasilien. Radio Mama Terra wird demnächst wirklich komplett in Hamburg ausgestrahlt und in Rio de Janeiro. Wir machen wirklich technisch gesehen super Transfer. Ich denke, Markus, also wie heißt das? Also ich unterstütze dich und viel Energie wünsche ich dir, dass wir das Stück für Stück hinkriegen. Morgen bist du zum Beispiel auch im Radio Nacional Rio de Janeiro. Da bauen wir jetzt auch so etwas ganz Neues auf. Da werden wir dann, wenn es wirklich Fakt ist, werden wir darüber berichten. Und ich freue mich riesig, dich wiederzusehen im nächsten Jahr. É, é uma boa notícia, uma pena, mas a Mamaterra vai continuar em Hamburgo também, né? Não vou abandonar. Ja, wir tauschen nur mal die Seiten im Augenblick. Pois é, porque não pode, Mamaterra já faz parte da história de Hamburgo, não pode fechar as portas assim de uma hora para outra, que isso. E aí, Romão trabalhando lá no Rio de Janeiro, e lógico que a ponte está sendo construída. Wir werden jetzt immer... Gott sei Dank, wir haben die Brücke gebaut, sie ist da. Und ah, já está pronta. Ja, die Brücke ist gebaut und sie ist wirklich stabil. Wir haben es schon ausprobiert und jetzt können alle mit uns gemeinsam. Ótimo. Então vamos continuar em Hamburgo, graças a Deus. Absolut. Ja, Flavio, ja, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ja, passa tão rápido, né? Uma hora rapidinho. Ich pense que não, mas ja, já acabou. Und ja, das nächste Mal, ja, wir haben noch bis zum nächsten Jahr, sind es ja nicht mehr lange. Also ich möchte gar nicht von Weihnachten reden. Also das ist noch gar nicht so aktuell, aber das Jahr... Mas também já está aí na porta, né? Ja, ist dabei und ich denke, wir werden jetzt noch... das Programm voll durchziehen bis Ende des Jahres. Sim, claro. Und dann nächstes Jahr wird's noch besser, noch interessanter und ja, überhaupt. Ja, sim, lógico. Com certeza. Na? Sim, claro. Gut, Flavio, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du wieder dabei warst, dass du so viele wunderbare... Eu que agradeço. Obrigado pela essa oportunidade de estar aqui na Rádio Materra. Nessa instituição de Hamburgo. Ja, das ist wahr. Wir seit 12 Jahren sind wir dabei, jede Woche, wöchentlich, einmal in der Woche nochmal wiederholt, viermal im Monat, 12-mal, viermal im Jahr. Also, da läppert sich ordentlich was zusammen. Die Story. Ja, wir werden dies noch veröffentlichen. Das Archivmaterial von Radio Mama Terra wird bald geöffnet und dann... Eita, tem muita coisa para se ver, para se ver e para se ouvir, para se ouvir principalmente, né? Ja, das war's für heute. Ich verabschiede mich am Mikrofon Ortrun Gutke. Ich wünsche euch eine schöne Woche. In einer Woche könnt ihr wieder dabei sein, live, könnt ihr es hören, hier aus dem Studio Tide 96.0. E yeah, isso foi mais uma vez o programa Rádio Mama Terra, diretamente de Hamburgo, da Rádio TIS 96,0. E para quem ainda quer ligar, temos alguns minutinhos. E se não acontecer hoje, na próxima semana estaremos mais uma vez sorteando entradas para o concerto do Fogo do Samba lá no Fabrique. Então quem tiver interesse de participar e ganhar a entrada, é só ligar aqui para a gente. Wunderbar. Tchau, Flavio. Tchau, outro. Até a próxima. At the highest time of night, nobody walks on this road. This path that no one takes, the quietest part, the hard time of night lives. No one with their feet in the sea, no one even makes a song. No one dares to come here, not even. On this road, not a star, not a constellation. On this path that no one walks, the hard time of night lives. No one dares to walk on this road, on this path nobody takes. No one makes a sound. To come here. this time of night, nobody walks on this road, on this path that no one takes. The quietest part, the hard time of night lives. Not a star, not a constellation on this path that no one walks, the hard time.